Erster Gott sprach wieder zu mir. Zweiter, er sagte, es gab zwei Frauen. Sie hatten dieselbe Mutter. Dritter, sie waren schon in Ägypten untreu. Das passierte in ihrer Jugend. Vierter, die Ältere hieß Ohola. Ihre Schwester hieß Oholiba. Sie gehörten mir und bekamen Kinder. Ohola ist Samaria. Oholiba ist Jerusalem. Fünfter, Ohola war mir nicht treu. Sie wollte lieber die Männer aus Assyrien. Sechster, diese Männer trugen schöne Kleidung. Sie waren wichtige Anführer und ritten auf Pferden. Siebter, sie war untreu mit den Männern aus Assyrien. Sie betete auch ihre falschen Götter an. Achter, sie hörte nicht auf mit ihrer Untreue aus Ägypten. Dort hatten Männer schon früher mit ihr geschlafen. Neunter, darum gab ich sie in die Hände ihrer Liebhaber. Das waren die Männer aus Assyrien. Zehnter, sie nahmen ihr alles weg. Sie töteten sie mit dem Schwert. Sie nahmen ihre Kinder mit. So wurde sie ein Beispiel für andere Frauen. Elfter, ihre Schwester Oholiba sah das. Aber sie war noch viel schlimmer als Ohola. Zwölfter, sie wollte auch die Männer aus Assyrien. Diese trugen prächtige Kleider und ritten auf Pferden. Dreizehnter, ich sah, dass auch sie unrein wurde. Beide Schwestern machten das Gleiche. Vierzehnter, aber Oholiba ging noch weiter. Sie sah Bilder von Männern an der Wand. Es waren Bilder von Männern aus Babylon. Fünfzehnter, sie hatten Gürtel um den Bauch. Sie trugen Tücher auf dem Kopf. Sie sahen aus wie wichtige Offiziere. Sechzehnter, sie wollte diese Männer sofort haben. Sie schickte Boten zu ihnen nach Babylon. Siebzehnter, die Männer aus Babylon kamen zu ihr. Sie waren untreu mit ihr. Danach wollte sie nichts mehr von ihnen wissen. Achtzehnter, sie zeigte ihre Untreue ganz offen. Da wollte ich auch nichts mehr von ihr wissen. Ich tat das Gleiche wie bei ihrer Schwester. Neunzehnter, aber sie wurde immer noch schlimmer. Sie dachte an ihre Jugend in Ägypten. Zwanzigster, sie wollte Männer, die so stark wie Esel oder Pferde waren. Einundzwanzigster, du wolltest wieder so sein wie in deiner Jugend. Damals in Ägypten suchtest du diese Männer. Zweiundzwanzigster, darum sagt Gott, ich bringe deine Liebhaber gegen dich. Du willst sie nicht mehr, aber sie kommen von überall. Dreiundzwanzigster, es kommen die Leute aus Babylon und alle Chaldäer. Auch die Männer aus Assyrien kommen mit ihnen. Sie sind alle wichtige Anführer auf Pferden. 24. Sie kommen mit vielen Wagen und Soldaten aus dem Norden. Sie bringen Schilde und Helme mit. Ich lasse sie über dich richten. 25. Ich bin sehr zornig auf dich. Sie werden dir Nase und Ohren abschneiden. Deine Kinder werden sterben oder gefangen sein. Das Feuer wird alles verbrennen. 26. Sie nehmen dir deine Kleider weg. Sie stehlen deinen schönen Schmuck. 27. Ich mache ein Ende mit deiner Untreue. Du wirst nicht mehr an Ägypten denken. 28. Gott sagt, ich gebe dich in die Hände von Feinden. Du hast diese Leute jetzt. 29. Sie werden böse zu dir sein. Sie nehmen alles, was du hast. Du wirst nackt und ohne Ehre sein. Alle sehen deine Untreue. 30. Das passiert, weil du anderen Völkern gefolgt bist. Du hast ihre falschen Götter angebetet. 31. Du hast das Gleiche getan wie deine Schwester. Darum bekommst du die gleiche Strafe. 32. Gott sagt, du musst aus dem Becher deiner Schwester trinken. Dieser Becher ist tief und groß. Alle werden über dich lachen. 33. Der Becher bringt viel Angst und Schrecken. Es ist der Becher deiner Schwester Samaria. 34. Du wirst ihn ganz leer trinken. Du wirst vor Schmerz weinen. Ich, Gott, habe das gesagt. 35. Gott sagt, du hast mich vergessen. Du hast mir den Rücken gedreht. Jetzt musst du die Strafe für deine Untreue tragen. 36. Gott sagte zu mir, Menschensohn, richte Ohola und Oholiba. Sag ihnen, welche schlimmen Dinge sie getan haben. 37. Sie waren untreu und haben gemordet. Sie haben falsche Götter angebetet. Sie haben sogar ihre Kinder für diese Götter geopfert. 38. Sie haben noch mehr getan. Sie haben meinen Tempel und meine Feiertage schmutzig gemacht. 39. Sie töteten ihre Kinder für Götzen. Am gleichen Tag kamen sie in meinen Tempel. Das war sehr schlimm. 40. Sie riefen Männer aus fernen Ländern. Wenn die Männer kamen, machten sie sich schön. Sie badeten und schminkten ihre Augen. 41. Du saßt auf einem schönen Bett. Davor stand ein Tisch mit meinem Öl und meinem Weihrauch. 42. Es gab laute Musik und viele Männer. Sogar Männer aus der Wüste kamen. Sie gaben den Frauen Schmuck und Kronen. 43. Ich dachte, diese Frauen sind alt und untreu. Warum machen sie das immer noch? 44. Männer gingen zu ihnen wie zu einer Hure. So machten sie es mit Ohola und Oholiba. 45. Aber gute Männer werden sie bestrafen. Sie richten sie wie Mörderinnen und untreue Frauen. Denn sie haben Blut an den Händen. 46. Gott sagt, bringt viele Leute gegen sie zusammen. Sie sollen alles verlieren und Angst haben. 47. Die Leute sollen Steine auf sie werfen. Sie sollen sie mit Schwertern töten. Ihre Kinder sollen sterben und ihre Häuser brennen. 48. So beende ich die Untreue im Land. Alle anderen Frauen sollen daraus lernen. Sie sollen nicht so böse sein wie ihr. 49. Ihr werdet eure Strafe bekommen. Ihr werdet für eure falschen Götter bezahlen. Dann werdet ihr wissen, ich bin Gott, der Herr.